Es ist 5:05. Jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Sarah Maxen. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Sie sollen eine geistig behinderte Frau umgebracht haben. Deswegen sitzt ein Paar aus Lauterbach im Vogelsbergkreis jetzt in U-Haft. Spürhunde hatten auf ihrem Grundstück die Leiche der vermissten 55-Jährigen gefunden. FFH-Reporterin Eva Maria Lauber. Ein ehemaliger Mieter des Paars bringt den Stein ins Rollen. Er berichtet der Polizei, dass bis Anfang des Jahres eine Frau mit geistiger Beeinträchtigung in dem Haus im Stadtteil Wernges gewohnt habe. Sie sei plötzlich verschwunden. Spezialkräfte nehmen das Paar gestern fest. Das Haus und das Grundstück werden durchsucht. Dabei wird die Leiche der Vermissten gefunden. Die beiden Tatverdächtigen, ein 58-Jähriger und dessen 43-jährige Partnerin, bestreiten, die Frau umgebracht zu haben. Eva Maria Lauber, Lauterbach. Im Rahmen der Grenzkontrollen während der Fußball-EM hat die Bundespolizei bereits über 600 Haftbefehle vollstreckt. Bei den Straftaten ging es etwa um Tötungsdelikte, aber auch um nicht gemachte Unterhaltszahlungen, so der Chef des Bundespolizeipräsidiums. Außerdem wurden demnach 150 Schleuser vorläufig festgenommen und fast 350 Menschen an der Grenze abgewiesen, die vorher schon mal aus Deutschland abgeschoben worden waren. Großbritannien wählt gerade ein neues Parlament. Die sozialdemokratische Labour-Partei dürfte laut Meinungsforschern einen haushohen Sieg einfahren. Für Premierminister Sunak hingegen sieht es nicht gut aus. FFH-Reporter Philipp Detlefs. Sunak droht sogar ein historischer K.O. Als erster Premierminister der britischen Geschichte könnte er seinen Sitz im Unterhaus verlieren und würde dann in Zukunft gar nicht mehr im Parlament sitzen. Sein Rivale Keir Starmer gab sich hingegen siegesgewiss, rief aber dennoch in sozialen Medien dazu auf, für den Wechsel zu stimmen. Übermäßig beliebt ist seine Labour-Partei zwar nicht, aber nach 14 Jahren konservativer Regierung mit 5 verschiedenen Premiers haben viele Briten genug von den Tories. Philipp Detlefs, London. Bombenentschärfung erfolgreich. Das war die gute Nachricht am frühen Nachmittag in Mainz. Dabei war die Aufgabe ganz schön knifflig. FFH-Reporter Konrad Neuhaus. Ein intakter Zünder eingeschraubt in die 500 Kilogramm schwere Bombe. Die liegt am Rande des historischen jüdischen Friedhofs. Bei Restaurierungsarbeiten wurde sie entdeckt. 10.000 Menschen können in den Stadtteilen Hardenberg, Münchfeld und Neustadt in ihre Wohnungen zurückkehren. Während der Entschärfung durften auch keine Züge durch das Sperrgebiet fahren. Das hat den Zugverkehr im Rhein-Main-Gebiet aus dem Takt gebracht. Auch für den Flugverkehr war der Luftraum über dem Sperrgebiet Tabuzone. Konrad Neuhaus, Mainz. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Liebe Autofahrer, die A3 Frankfurt-Köln zwischen Idstein und Bad Camberg, 6 Kilometer stockender Verkehr an der Baustelle. A5 Frankfurt-Kassel zwischen Frankfurter Kreuz und Nordwestkreuz Frankfurt, 6 Kilometer stockend. Und A45 Hanau-Gießen zwischen Gambacher Kreuz und Gießen-Lützelinden, 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach dem LKW-Brand. Da ist die rechte Spur gesperrt. Bitte fahren Sie auf der A5 nach Fernwald. Und dann über die B457, die A485 und die B49 Richtung Wetzlar zur A45. A66 Wiesbaden-Frankfurt zwischen Frankfurt-Zeitzheim und Nordwestkreuz-Frankfurt, 6 Kilometer stockender Verkehr. A661 Oberursel-Egelsbach zwischen Bad Homburger Kreuz und Frankfurt-Eckenheim, 4 Kilometer stockend. Und B42 Rheingau-Taunus-Kreis zwischen Rüdesheim am Rhein und Assmannshausen. Da steht ein kaputtes Fahrzeug auf der rechten Spur. Bitte fahren Sie da vorsichtig. Der Landkreis Fulda, Vollsperrung zwischen der A66 Abfahrt Neuhof Süd und Mittelkalbach wegen der Ölspur. Bitte umfahren Sie das Gebiet weiträumig über Schweben oder Niederkalbach. FFH, das Wetter. Regen ist selten heute Abend. Nachts wird's gar nicht nass und morgen im Norden Regen, im Süden nicht und bis 24 Grad.